In Zusammenhang damit, dass die feindseligen Machenschaften der USA gegen die Demokratische Volksrepublik Korea und die dementsprechenden Maßnahmen der Anti-Korea-Sanktionskommission des UNO-Sicherheitsrates, die über ihre Befugnis hinausgehen, einen extremen Grad erreicht haben, veröffentlichte die ständige Vertretung der DVRK in der UNO am 11. Mai eine offizielle Mitteilung, in der der Standpunkt der Regierung der DVRK erklärt wurde. In der Mitteilung hieß es: Zurzeit veranlassen die USA die Anti-Korea-Sanktionskommission des UNO-Sicherheitsrates dazu, im UNO-Hauptsitz die beispiellosen nicht öffentlichen Briefings der regionalen Gruppen hintereinander zu veranstalten und versuchen dabei dummerweise, die Länder zu den Sanktionen gegen die DVRK aufzuhetzen. Die USA meinen böswillig, dass viele Länder für die Erfüllung der Sanktionsresolutionen nicht eintreten und drohen ganz offen, dass sie die Länder, die die Sanktionsresolutionen nicht erfüllen oder kein Interesse daran haben, durch Sanktionen bestrafen werden. Schon das zeugt von der Gesetzwidrigkeit und Ungerechtigkeit der Anti-DVRK-Sanktionsresolutionen, die von den USA erfunden wurden. Zudem vertritt die Anti-Korea-Sanktionskommission sogar den Inhalt der Sanktionsresolutionen, dass die Sanktionen keine negativen Einflüsse auf das Leben der Bevölkerung ausüben sollen und bezeichnet durch dessen erweiterte Analyse den regelmäßigen Handelsverkehr zwischen den Ländern und den Betrieb der Restaurants als widerrechtliche Handlung, was klar und eindeutig die Überschreitung ihrer Amtsbefugnisse ist. Wenn der UNO-Sicherheitsrat denkt, dass die von ihm fabrizierten Sanktionsresolutionen gerecht sind, würde dieser keinen Grund haben, der mehrmaligen Forderung der DVRK an das UNO-Sekretariat danach, ein internationales Forum der Juristen für die Klärung der juristischen Gründe der Sanktionsresolutionen zu organisieren, nicht nachzukommen. Bevor der UNO-Sicherheitsrat die Länder zur Erfüllung der Sanktionsresolutionen zwingt, soll dieser erneut darüber tief nachdenken, warum die Resolutionen nicht erfüllt werden und im Forum, das von der DVRK verlangt wird, deren Gesetzmäßigkeit erklären. Die Regierung der DVRK brandmacht die tollwütigen feindseligen Umtriebe der USA und der Anti-Korea-Sanktionskommission des UNO-Sicherheitsrates, die unter dem Deckmantel der Sanktionen verübt werden, als ein extremes Verbrechen gegen die Menschheit, das es zum Ziel hat, ungeachtet der internationalen Gesetze und der allgemeinen Bräuche im Handelsverkehr, die Souveränität Koreas und das Existenzrecht der Bevölkerung zu verletzen und Korea in ein Land der Finsternis zu verwandeln, und weist diese völlig zurück.